weiße Flagge im Westwind. Der heiße Sand, der Weg. Der Schlag der Vögel nach Süden. Die Flut kommt. Furchten im Sand. Wie die Spuren meiner Seele. Blaue Tiefe des Himmels, die Flut kommt. Ein Hund bellt in die Weite des Morgens, fange den Ton mit der Hand. Ich ziehe die Jacke zu, setze den Schritt zum Hafen. Vögel nach Süden.